Hallo, Hallöchen, ich bin's, Ernesto Lara. Naja, 35 Jahre, die Verderiens, was für eine Band und was für eine Mitzeit. Und jetzt gibt es von Bartling Schallplatten diese Verderiens Jubiläumsedition. Das ist ein richtig tolles Geschenk für mich und natürlich auch für ihre Fans. Zwei wunderschöne Vinyl- oder Polycarbonat-Platten von den Originalsendern. Masters. Ja, Californian Dreams. Ich meine natürlich Crime Scenes. Persönlich unterschrieben von Jan Friedrich Konrad. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Ich belohne diese Klugheit. Verkaufe ich das Stück für $45. Basta! Wenn das mal kein spezial gelagerter Sammlerwein wird, lädt man das gute Stück hoch, damit ihr es alles sehen könnt.